Zum Tag der Sonne fand am 8. April in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ein gemeinsames Festmeeting der fortschrittlichen Parteien und Freundschaftsorganisationen in Nordeuropa statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten der fortschrittlichen Parteien und der Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und die Mitglieder der Soziologie-Studienorganisationen in nordeuropäischen Ländern wie Dänemark, Schweden und Finnland, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Schweden und die Mitglieder der Botschaft teil. Die Teilnehmer legten am Bild, in dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, die Blumensträuße und Blumen nieder und verneigten sich davor. Nach den Reden wurde eine Erklärung verlesen. Auf dem Meeting wurde eine Glückwunschadresse an Genossen Kim Jong-un angenommen.